Nummer 3. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter. Hier ist Beate. Es ist so schönes Wetter heute und die Kinder wollten in den Tierpark. Also habe ich mir überlegt, ob wir nicht gemeinsam in den Tierpark nach Friedrichsfelde fahren. Da ist heute nämlich großes Programm angesagt, die 50-Jahr-Feier des Parks. Es gibt ein großes Programm ab 10 Uhr mit Musik, Kaffee, Spiele für die Kinder und die ganz Kleinen können das Schafgehege besuchen. Das Wildrehgehege kann außerdem mit einem Kleinbus befahren werden. Die Adlershow findet allerdings heute nicht statt. Also, überlegt es euch und ruft zurück. Wir fahren so gegen 10:30 Uhr los.